Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Bitte. Bitte. Zum Rasen werden. Bitte. Na Gott sei Dank. Hallo, hallo. Bitte Döner 4240. Hallo, hallo. Aber Fräulein. Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 4240. Bye. Hallo, Fräulein. Oh. Erlkönig. Ja. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja so.